Die IMK findet turnusmäßig zweimal im Jahr statt und dient neben der Abgleichung des Landesrechts auf Bundesebene der zentralen Koordination sicherheitspolitischer Maßnahmen. Vor allem aber verhandelt die IMK die politische Grundlage weitreichender Überwachungs- und Repressionsstrategien. So verantworten die Innenministerinnen die konkrete Gestaltung der Aufnahme und Abschiebung von Geflüchteten sowie deren Unterbringung. Sie entscheiden über die Residenzpflicht, die festlegt, in welchem eingeschränkten Bereich sich die Geflüchteten bewegen dürfen, und erweitern kontinuierlich die technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aussperrung der Gesellschaft. Außerdem stimmt die IMK zwischen den einzelnen Institutionen die übergreifende Verwendung bestimmter Rhetoriken ab, die im Kontext von Kriminalisierungskampagnen verwendet werden oder die der Erzeugung von Ängsten dienen, die sich als Rechtfertigung für die Erweiterung von Befugnissen oder den Anstoß von Materialdebatten instrumentalisieren lassen. Markante Beispiele hierfür sind etwa die gezielte Gleichsetzung von rechts und links unter dem Schirmbegriff des Extremismus, die Kriminalisierung von Geflüchteten oder der sicherheitspolitische Evergreen islamistische Terroranschläge. Diese Beispiele nennen nur einige Strategien zur Verankerung von Maßnahmen wie Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen, Bussen und Bahnen, automatische Kfz-Kennzeichenerfassung, Funkzellenabfragen und Handyortungen, Drohneneinsätze, schikanierende Demoauflagen, Haus- und Online-Durchsuchungen oder den Einsatz von verdeckten Ermittlerinnen. Schrittweise wird dieses Repertoire ausgebaut. So will die IMK als aktuelles Beispiel mit der Zusammenlegung von Polizei und Geheimdiensten in einem gemeinsamen Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum eine sogenannte koordinierte Internetauswertung ermöglichen, welche die bisherigen Möglichkeiten im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung um die Möglichkeiten von Big Data nach dem Vorbild von Prism, Tempora und Indect ergänzt. Von diesen Daten können über den BND hinaus, der bereits heute bis zu 20% des grenzüberschreitenden Datenverkehrs überwacht, dann auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, seine 16 Landesämter und das Informations- und Kommunikationstechnikzentrum der Bundespolizei profitieren. Kritikerinnen dieser Entwicklung finden sich sowohl unter Linken als auch in der gängigen öffentlichen Berichterstattung. Hier wird das Problem exponentiell wachsender Überwachung und Repression allerdings häufig bei schwerwiegenden Verfehlungen einzelner Geheimdienstlerinnen gesehen oder darin, dass es ein Missverhältnis zwischen den Praktiken verselbstständigter Geheimdienste und den ansonsten gültigen demokratischen Grundsätzen gebe. Dabei wird der politische Grund des Ausbaus der Überwachungssysteme glatt unterschlagen. Staatliche Herrschaft hat auch im demokratischen Gewand als vornehmste Aufgabe, das politökonomische Tagesgeschäft am Laufen zu halten. Das meint in erster Linie, die Sicherheit auf dem eigenen Staatsgebiet zu gewährleisten. Neben medientauglichen Themen wie Terrorismus oder Fußball ist hierbei aber in erster Linie an den Schutz des bürgerlichen Rechts zu denken, der Anerkennung des Privateigentums für die geregelte Produktion und Zirkulation von Waren zur Förderung des nationalen Wirtschaftswachstums. Sicherheitspolitische Diskurse und Asylpolitik sind vor diesem Hintergrund nicht zuletzt als staatliche Bestrebung der Funktionalisierung und Optimierung des nationalen Humankapitals zu verstehen. Wir brauchen die, die uns nutzen und nicht die, die uns ausnutzen, sagt Hans-Peter Friedrich zur aktuellen Flüchtlingspolitik und beschreibt damit im Vorbeigehen das Grundsatzprogramm staatlicher Humanpolitik. Deswegen ist Repression kein moralisches Versagen des Rechtsstaats, sondern sein alltäglichstes Handeln. Und es ist völlig widersinnig, mit Blick auf Polizei und Geheimdienste mehr parlamentarische Kontrolle zu fordern. Parlamentarische Kontrolle stand am Anfang des Prozesses und hat den Auftrag erteilt, zu spitzeln, zu überwachen und auszusiedeln. Die IMK ist damit nicht als isoliertes Gremium zu sehen und die Skandale um die Geheimdienste nicht als die Spitze des Eisbergs. Vielmehr sind beide in unser derzeitiges demokratisch-kapitalistisches System eingebunden und somit schlicht Bestandteil der geltenden herrschaftlichen Ordnung. Eine Reform von Polizei und Geheimdiensten würde diese Ordnung ebenso wenig abschaffen, wie die Krokodilstränen über das Unglück im Mittelmeer das Sterben verhindert, das es beklagt. Die Gesamtscheiße ist nicht zu reformieren, sondern gehört alternativlos abgeschafft. Die IMK kann da gerne der Anfang sein. Daher am 30. November nach Osnabrück, kein Frieden mit IMK, Staat, Nation und Kapital, für die soziale Revolution.